Da haben wir also wieder die gute alte Resonanz. Wenn du einmal weißt, dass sie da ist, findest du sie überall. Kein Wunder. Schließlich ist sie ja das, was die Welt in Gang hält. Die Experimente zeigen uns aber nicht nur, dass der Geist auf die Materie einwirken kann, dass Geist und Materie auf innige Weise miteinander verschmolzen sind. Das kann uns ja nach allem, was wir bisher erörtert haben, nicht mehr überraschen, wenn es auch beruhigend ist, dass wir es jetzt gleichsam schwarz auf weiß besitzen. Nein, die Experimente haben außerdem ergeben, dass diese Wirkung auch aus der Ferne möglich ist. Das wurde ebenfalls bei Pier untersucht. Operatoren wurden aufgefordert, Maschinen, die hunderte von Kilometern entfernt waren, zu beeinflussen. Und der Effekt zeigte sich genauso deutlich. Sieh an. Fühlen oder Intention breitet sich im Raum aus oder ist schon überall im Raum vorhanden. Was spricht sonst noch für Bewusstsein im Raum? Die Peer-Gruppe hat noch ein anderes Phänomen untersucht, die sogenannte Fernsichtigkeit, also die Fähigkeit, eine Szene zu beschreiben, die sich ganz woanders abspielt. Die ersten Untersuchungen dieser Art wurden in den 70er Jahren von Russell Targ und Hal Puthoff vom SRI, einem wissenschaftlichen Forschungsinstitut in Stanford, Kalifornien, durchgeführt. Ich habe Puthoff schon im 14. Brief im Zusammenhang mit seinen neueren Forschungen auf dem Gebiet der Nullpunktenergie erwähnt. Das Experiment zur Fernsichtigkeit sieht so aus. Ein Operator bleibt im Labor, während ein anderer draußen einen bestimmten Ort aufsucht und betrachtet. Weder der Laboroperator noch der Agent genannte Feldoperator weiß vorher, um welchen Ort es sich handeln wird. Von Dritten werden vorher einige Orte ausgewählt, mit Nummern versehen und unter Verschluss gehalten. Die Nummer des zum jeweiligen Experiment aufzusuchenden Ortes wählt ein Computer nach dem Zufallsprinzip aus. Wenn der Agent oder die Agentin den vorgesehenen Ort erreicht, etwa eine halbe Stunde vom Labor entfernt, sieht er oder sie sich dort einfach eine Weile möglichst unbefangen um. Dann legt er seine eigene Beschreibung des Ortes schriftlich nieder und beantwortet 30 spezifische Fragen. Eine typische Frage wäre etwa: Befindet sich irgendein wichtiger Teil der Szenerie im Inneren eines Gebäudes? Oder hat irgendein Teil der Szene etwas beklemmend Enges? Oder sind eindeutige Geräusche zu hören, etwa Autohupen, Menschenstimmen, Vogelrufe, Brandung? Im Labor macht sich unterdessen der Operator so empfänglich wie möglich, notiert alles, was er oder sie möglicherweise auffängt, und beantwortet dieselben Fragen wie der Agent. Später werden die beiden Antwortlisten von einem entsprechend programmierten Computer ausgewertet. Nimmt man die Ergebnisse der vielen Experimente zusammen, so kann vernünftigerweise nicht mehr angezweifelt werden, dass Fernsichtigkeit ein tatsächlich beobachtbares und wiederholbares Phänomen ist, das von der Wissenschaft zur Kenntnis genommen zu werden verlangt. Bei diesen Experimenten kam noch etwas Bemerkenswertes heraus. Nämlich, dass der Effekt genauso groß war, wenn der Operator die Szene innerlich zu erspüren versuchte und die 30 Fragen beantwortete, bevor der Agent den Ort aufsuchte. Das sind die wissenschaftlichen Experimente zur Präkognition, die ich im 5. Brief erwähnt habe. Targ und Puthoff kamen im SRI zu ganz ähnlichen Resultaten. Hal Puthoff schildert in manchmal höchst amüsanter Ausführlichkeit, was seine Geldgeber alles unternahmen, um sicherzustellen, dass er und Targ nicht schummelten. Einmal wurde zum Beispiel dem Agenten ein Kontrolleur mitgegeben. Wie üblich sollten sie eine halbe Stunde vor Ort bleiben und dann ins Labor zurückfahren. Nach 15 Minuten sagte der Kontrolleur jedoch plötzlich: »Gehen wir«, sprang in den Wagen und fuhr zu einer Stelle, die gar nicht unter den geplanten war. Im Labor hatte unterdessen der Operator mit der Beschreibung der Szene begonnen und sagte nach 15 Minuten: »Komisch, jetzt scheint es plötzlich aufgehört zu haben.« Das hat den Argwohn der Geldgeber vermutlich ein wenig gedämpft. Übrigens hat die CIA auch Experimente zur Fernsichtigkeit durchgeführt, sie aber selbstverständlich lange geheim gehalten, sodass sie erst vor kurzem publik wurden. Jessica Utz von der University of California hat sich diese Arbeiten angesehen und kam zu folgendem Schluss. Es wurde demonstriert, dass anomale Kognition möglich ist. Dieses Ergebnis beruht nicht auf Überzeugungen, sondern wurde nach anerkannten wissenschaftlichen Kriterien gewonnen. Während jenes Sommerworkshops, bei dem ich auch an Fernsichtigkeitstests teilnahm, hatte ich Gelegenheit zu sehen, wie unser plappernder Denkapparat unsere Intuition verwässern kann. Zu diesem Test verließ Brenda dann das Gebäude und suchte einen Ort auf, den außer ihr niemand kannte. Wir übrigen saßen in der Lounge des Konferenzgebäudes und versuchten zu sehen, wo Brenda war. Mir stellte sich Folgendes dar. Zuerst spürte ich, dass da eine Art Grünzeug war. Es hatte für mich etwas von Gras oder etlichen kleinen grünen Pflanzen. Als nächstes kam der Eindruck einer riesigen Fensterscheibe. Außerdem schien an diesem Ort ziemlich viel los zu sein. Ich spürte so etwas wie dichten Verkehr.